Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt ja Sendungen und es gibt Sendungen. Also manchmal mache ich ja Sendungen, weil ich was wissen will. Manchmal mache ich Sendungen, weil Sie was wissen wollen. Und manchmal gibt es eben Sendungen, die will eigentlich keiner machen. Aber wenn ich sie dann gemacht habe hinterher, dann habe ich mir mal richtig was von der Seele geredet. Und jetzt auch wieder sowas. Freunde, ich habe so einen Hals. Wir sind jetzt im dritten Jahrtausend. Ich finde es eine Zumutung, wenn ich so einen Schwachsinn lesen muss. Wovon redet der Mann? Also er redet von Pyramiden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in Ägypten stehen ja Pyramiden. Das sind also solche riesigen Gesteinshäuser, haben damals die Pharaonen bauen lassen, also in wirklich jahrelanger Arbeit, haben die da 75.000 Mann, ne, immer also voller Arbeitsbeschaffungsprogramm und wunderschöne Teile. Und das war ja quasi für die damals... Ja, wie soll man sagen, das ist das Grab. Da haben die sich reingelegt und dann Pyramiden von Gizeh. Die drei großen Pyramiden von Gizeh. Es gibt eine unglaubliche Literatur darüber, was für ein fundamentaler Kenntnisstand der Erbauer der Pyramiden sich zeigt, wenn man die Pyramiden vermisst. Also jetzt nicht vermissen im Sinne, dass man nicht weiß, dass man sich, ne? Sondern wenn man sie ausmisst, ne? Wenn man also dann anfängt, rumzumessen, dann stellt man fest, in den Pyramiden steckt drin die Masse des Elektrons, die Masse des Protons, die Feinstrukturkonstante, die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit, der Abstand, Erde, Sonne, all diese Dinge. Und zwar, wie macht man das? Man definiert eine Pyramidenelle, ein Pyramidenyard, und zwar ein 20-Millionstel der Ausdehnung der Pyramide. Und mit diesem elementaren Pyramidenyard und einigen höchst interessanten Zahlen, Kombinationen hin und her, lassen sich die tollsten Dinge ausrechnen. Und deswegen schließt man ja auch messerscharf, wenn man das alles aus den Pyramiden herausrechnen kann, dass die Erbauer der Pyramiden über ein tiefes Wissen über den Zustand der Materie, des Kosmos, des Alls und allem verfügt haben müssen. Und da sie ja blöd waren, ne, gibt ja immer wieder Leute, die meinen, die Ägypter vor 5000 Jahren, die wären so doof gewesen, das zu machen, was natürlich Blödsinn ist, aber es gibt ja welche, schreiben die Autoren am Ende eines solchen Buches immer rein, dieses Wissen konnten die Ägypter gar nicht gehabt haben, sondern es konnte nur sein, weil sie mit außerirdischen Zivilisationen in Kontakt gekommen sind. Was für ein Unsinn. Da bin ich Gott sei Dank nicht der Einzige, der das denkt, sondern vor einigen Jahren hat ein wunderbarer holländischer Kollege, Cornelius de Jager, ein Astrophysiker, sich darüber mal Gedanken gemacht und hat eine völlig neue Religion aus dem Boden gestampft, kann man nicht sagen, sondern aus der Taufe gehoben. Die neue Religion der Radosophie. Was ist Radosophie? Eine holistische Religion, die jetzt im Wassermann-Zeitalter uns allen helfen wird, tief in das Innere der Materie hineinzuschauen. Was ist Radosophie? Cornelius de Jager stellte fest, in seinem Land, in Holland, also in den Niederlanden, gibt es 15 Millionen Bewohner, aber 16 Millionen holländische Fahrräder. Ist das nicht schon ein klares Indiz dafür, dass die Fahrräder einen ganz, ganz tiefen Einfluss auf das Leben der Holländer gehabt haben müssen? Und er tat noch weiteres. Er hat nämlich die Fahrräder vermessen. Er nahm ein holländisches Damenfahrrad und vermaß es. Was tat er? Nun, er tat Folgendes. Und das wird jetzt die erste Alpha Centauri-Sendung werden mit Formeln. Es tut mir leid, wir kommen nicht umhin. Er tat Folgendes. Er hat vermessen den Pedalweg, nicht? Die vorwärts schreitende Dynamik in die Zukunft. Er vermaß den Durchmesser des Vorderrads, des Dinges, das uns nach vorne bringt, in die Zukunft. Er vermaß den Durchmesser der Lampe an diesem Fahrrad. Ist ja klar, die Erleuchtung, die Lampe leuchtet nach vorne. Und er vermaß den Durchmesser der Klingel am Fahrrad, dem Teil am Fahrrad, der zur Kommunikation mit Entgegenkommenden dient. Diese wesentlichen Parameter hat er eingesetzt und konnte feststellen, jetzt halten Sie sich fest, ich hoffe, Sie sitzen gut, in einem holländischen Damenfahrrad steckt ein tiefes, um nicht zu sagen fundamentales Verständnis über die Struktur der Materie, über die Zusammenhänge tiefster physikalischer Wechselwirkungen. Dinge, die die holländischen Damenfahrradbauer gar nicht wissen konnten, ohne dass sie mit einer außerirdischen Zivilisation in Kontakt getreten sein müssen. Und das will ich Ihnen jetzt beweisen. Beginnen wir mit dem Verhältnis der Protonenmasse zur Elektronenmasse. Wenn wir also den Pedalweg zum Quadrat nehmen und die Wurzel ziehen aus dem Produkt des Lampendurchmessers, multipliziert mit dem Klingeldurchmesser, dann erhalten wir exakt das Ergebnis Masse Proton durch Masse Elektron. Mein Gott! Wenn wir den Durchmesser des Vorderrads zum Quadrat nehmen und dividieren durch das Durchmesser des Pedalwegs hoch 4, dann landen wir genau bei der Feinstrukturkonstante Alpha. Die Feinstrukturkonstante beschreibt den Aufbau der Materie, den Aufbau von Molekülen, von komplexen Lebewesen im holländischen Damenfahrrad. Alpha, Feinstrukturkonstante. Unglaublich. Es wird noch schlimmer. Wenn wir das Umgekehrte des Pedaldurchmessers hoch 5 multiplizieren mit der dritten Wurzel aus dem Verhältnis des Durchmessers der Lampe dividiert durch den Durchmesser des Vorderrads multipliziert mit dem Durchmesser der Klingel, dann erhalten wir 6,67 mal 10 hoch minus 8, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Gravitationskonstante. Die Konstante, die die Stärke der Gravitation mitbeschreibt. Im holländischen Damenfahrrad. Mein Gott. Und es wird noch besser. Wenn wir all diese Kombinationen hier zum Beispiel, nehmen wir den noch, für Spaß noch. Den Durchmesser des Vorderrads hoch Pi. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Pi ist. Pi war die Sache mit dem Kreis. Ne? 3,1415. Multiplizieren mit dem Durchmesser des Quadrats des Pedalweges, ja, und noch multiplizieren mit der dritten Wurzel des Durchmessers der Lampe, multiplizieren mit der Klingeldurchmesser hoch 5, erhalten wir 2,99 mal 10 hoch 5. Und was ist das? Das ist die Lichtgeschwindigkeit im holländischen Damenfahrrad. Feinstrukturkonstante, Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit. Und sogar durch diese Kombination erfährt man 1,496 mal Millionen Kilometer ist der Abstand Erde-Sonne. Und das alles im Damenfahrrad, im holländischen Damenfahrrad. Sollte uns das nicht Vertrauen geben, uns an die Radiosophie zu wenden, wenn wir Fragen haben über die Zukunft des Universums, über Sein und Nichtsein, sollten wir nicht alle holländische Damenfahrräder erwerben, um sie anzubeten, um herauszufinden, die Geheimnisse des Universums aus dem Damenfahrrad herauszufinden. Welche Erkenntnisse liegen noch in all diesen Kombinationen? Und das sind ja nur wenige Kombinationen. Das ist ja noch längst nicht alles. Meine Damen und Herren, ich habe extra noch mal alles genau aufgeschrieben, weil das ist ja, also ich bin ganz aufgeregt. Also, es ist genau so. Und jetzt kommen wir zur Auflösung dieser ganzen Scheiße. Also, wenn Sie vier Zahlen haben, Groß A, Groß B, Groß C und Groß D, und jede dieser Zahlen mit klein a, klein b, klein c, klein d hochnehmen. Nicht? Also hier, das ist die Sache mit dem Exponenten. Ne? Hier, p Quadrat, das ist der Exponent 2. Für diesen Exponenten nehmen Sie alles zwischen minus 5 und 5. Oder Sie nehmen Pi, oder Sie nehmen ein halb oder ein Drittel. Und jetzt halten Sie sich fest, bekommen Sie 83.521 Kombinationen. Und jetzt geht's los. Diese Kombinationen sind im Prozentbereich genau. Besser. Die sind besser als 0,01%. Das heißt, Sie rechnen etwas aus, mit Hilfe von völlig willkürlichen Kombinationswerten und bekommen Zahlen heraus, was Sie wollen. Sie können aus diesem holländischen Damenfahrrad alles ausrechnen. Das Alter von Franz Beckenbauer, ob sich jetzt ob Deutschland in 15 Jahren einen Kanzler haben wird, der blond ist, das können Sie wahrscheinlich auch noch ausrechnen. Sie können aus diesen Zahlenkombinationen jede beliebige Zahl ausrechnen, die Ihnen sogar den Eindruck vermittelt, da würden ganz tiefe, überaus tiefe Zusammenhänge der Natur drinstecken. Das ist nichts anderes als Zahlenspielerei. Ich will damit Folgendes sagen. Die ganze Aufregung, dass mir hier die Stimme versagt, ist nur eine, dass ich mir nicht vorstellen kann, warum so viele Menschen einem solchen Unsinn anhängen wie solchen Zahlenspielereien. Es steckt kein tieferer Sinn in solchen Zahlenspielereien. Der tiefere Sinn einer Zahl Pi in der Pyramide, das ist klar. Wenn Sie eine Pyramide zu steil bauen, dann wird sie zusammenbrechen, logisch. Also können nur die Pyramiden übrig bleiben, die eben richtig gebaut sind. Und Pi ist eine wichtige Zahl beim Pyramidenbau. Wieso allerdings durch irgendwelche willkürlichen mathematischen Operationen es dazu kommen soll, dass in Pyramiden der Abstand der Erde zur Sonne drinstecken soll, die Elektronenmasse, die Protonenmasse, das ist doch nun völliger Unsinn. Sondern diese Dinge ergeben sich sozusagen ganz automatisch, wenn man anfängt, sich mit solchen mathematischen Spielereien zu beschäftigen. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, vor 500 Jahren, oder sagen wir mal vor 400 Jahren, begann eine Bewegung auf dieser Welt, im Abendland, diese Bewegung nannte man Aufklärung. Also da fingen Leute an und sagten, ich denke, also bin ich. War ja so ein französischer Philosoph zum Beispiel. Der hat sich also überlegt, alles, was ich nicht wirklich mit meinem gesunden Menschenverstand verstehe, da müsste man doch erstmal Zweifel anmelden. Und vor allen Dingen, einer unserer größten Philosophen, Kant, hat es darin formuliert, dass Aufklärung den Menschen aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit herausziehen soll. Er soll sich seines Geistes bedienen und soll nicht jeden Unsinn glauben. Jetzt sind wir in einer Zeit angelangt, in der es offensichtlich möglich ist oder nötig ist, wieder damit anzufangen und zu appellieren daran, dass man doch nicht jeden Unsinn glauben sollte, nur weil er schwarz auf weiß gedruckt ist, ja, oder im Internet steht. Es gibt einfach zu viele von diesen Weltverbesserern und Patentrezeptanwälten, die uns alles Mögliche anbieten, und zwar immer nur mit der Maßgabe Außerirdische. Die Außerirdischen, die Außerirdischen, die Außerirdischen. Das Ganze gipfelt ja darin, dass Leute der Meinung sind, dass seit 50 Jahren zum Beispiel die Außerirdischen mit den Amerikanern in Kontakt sind. Wie ich ja schon mal gesagt habe, möglicherweise erklärt das vieles der amerikanischen Politik. Aber es erklärt zum Beispiel nicht, warum wir noch nicht weiter sind. Wenn man wirklich glaubt, dass Außerirdische auf diesem Planeten ständige Patentrezepte abliefern, dann muss ich sagen, sind das echte Penner. Dafür ist der Zustand des Planeten eigentlich ziemlich mies, dass wir hier irgendwelche Lichtgestalten seit 50 Jahren haben, die genau wissen, wie es geht. Die zum Beispiel Ökoprobleme lösen würden oder das Problem der Überbevölkerung und dergleichen. Hinter der Pyramidenvorstellung steckt doch auch die Vorstellung, dass bereits vor 6000 Jahren auf unserem Planeten irgendwelche Außerirdischen rumgelaufen sind, die den Ägyptern gesagt haben, ihr müsst die Pyramiden so und so bauen, damit in 6000 Jahren mal jemand dahinter kommt, was wir alles schon gewusst haben. Das ist doch Unsinn. Außerdem ist die Genauigkeit der Pyramiden nie so genau wie diese mathematischen Rechnungen, die ich Ihnen dir vorgestellt habe. Summa summarum muss ich Ihnen einfach Folgendes sagen. Seien Sie vorsichtig. Die Mathematik, die Naturwissenschaften verbergen noch solche wahnsinnigen Geheimnisse, dass es viel, viel vernünftiger und sinnvoller ist, sich mit diesen Geheimnissen zu beschäftigen, als mit der ständigen Forderung danach, dass es irgendwelche Lichtgestalten geben muss, die uns aus unserer selbst geschaffenen Patsche rausziehen. Die gibt es nicht. Wir haben die Suppe uns eingebrockt und jetzt müssen wir sie auch auslöffeln. Also halten Sie sich dran. Auf ins neue Jahrtausend.